Kontakt mit deiner alten fetten Gangbang. Denn wenn ich dich beim Namen nenn, gehst du auf die Knie. VIP, sag niemals nie, Medusa ist meine Prinzess. Geil, ich schau dir in die Augen und es gibt Stress. Halt die Fresse, Aro, bezahlt nur mit Cash. Du bist im Rap-Geschäft der Trash, Aro ist der wahre Flash. Aro ist der Excalibur, mein Schwanzwunder der Natur. Style ist, du bist im Rap-Geschäft die Uhr. Aro schaut auf seine Uhr, denn bald tick ich deine Bitch in meinem Flur. Aros Villa auf Manila, im Bett bei deiner Alten bin ich Killer. Wie ein Thriller, Aros Haus der Godzilla, in der Wessel Schiller. Style ist Aro, fick deine Alte, deswegen bin ich im Bett Fame. Aro mein Name, 383 Bitches an der Zahl. Scheiß auf den, Bitches ihre Fahrt. Aro hat die Wahl, denn ich gehe international.